Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Jetzt, es ist ein spezieller Vortrag, besonders für diejenigen, die sich noch nicht mit Atemmeditation beschäftigt haben. Ich erkläre nur, was da zu tun ist und wie eigentlich diese Meditation läuft. In den nächsten Tagen, dann immer vormittags, erklären wir mehr über Shamatha und über die Hindernisse, die in Shamatha entstehen, wie man mit den Hindernissen umgeht und was eigentlich die Folge ist in der Shamatha-Meditation. Bis man es gemeistert hat, mittels also Anapanasati. Dann wir werden auch später auch reden können über die Theorie von Shamatha im Allgemeinen und Platz von Shamatha in der buddhistischen Meditation. Also Anapanasati, diese Meditation, die die meisten von uns, die jetzt üben, heißt Anapanasati. Ana heißt einatmen, Apana heißt ausatmen und Sati wird als Achtsamkeit übersetzt, was eigentlich nicht genaue Übersetzung ist von dem Wort Sati. Sati bedeutet eigentlich wörtlich in Pali Smriti, in Sanskrit Gedächtnis. Man übt Anapanasati, indem man ihn immer zu Gedächtnis bringt oder zu dem Geist bringt. Die Tatsache, dass man bei Einatmen und Ausatmen ist und Einatmen und Ausatmen dadurch wird erscheinen auch als ein klares Objekt. Eben Sati, Achtsamkeit, ist das, was klar artikuliert das Objekt in dem Geist. Das ist die Voraussetzung für Meditation. Wir können nur meditieren über ein Objekt, das klar im Geiste artikuliert ist. Das, was nicht klar im Geiste artikuliert ist, wir können nicht darüber meditieren, weil wir werden dann von anderen ein, unsere Aufmerksamkeit wird dann auf andere Objekte gelenkt. Deswegen Sati, ein Geist ohne Sati ist verglichen in Visuddhimagga mit einem trockenen Kürbis, das sich im Strom befindet, war, wo immer Strom geht, Kürbis geht mit. Also ein Geist ohne Sati ist ein Geist, dass wenn man Geräusche hört, dann beschäftigt sich man mit Geräuschen. Wenn man Farben sieht, beschäftigt man sich Farben. Wenn man irgendwelche körperliche Eindrücke hat, Empfindungen hat, man beschäftigt sich damit. Einmal Knie, einmal Rücken. Das ist Affe-Zustand. Affe immer läuft, wo es etwas gibt. Und fasst das Objekt, was immer für Objekt kommt. Wir haben alle Affe gesehen, nicht wahr? Also der Geist ohne Achtsamkeit ist eigentlich eine Affe, nichts anderes. Und die Eigenschaft von Affe ist, dass es fasst im Geiste durch Aufmerksamkeit eben das Objekt, was erscheint. Eben dieses Zustand ist für diejenigen, die Meditation üben, dieses Zustand ist nichts anderes als Leiden. Und je mehr wir meditieren, desto mehr bewusst werden wir davon, dass der Geist ohne Achtsamkeit ist eigentlich verrückter Geist, ist vollkommen verwirrter Geist, ist eigentlich ein kranker Geist. Deswegen der Theravada Abhidharma Nacht. Alle Zustände von heilsamen Geist sind unbedingt mit Sati. Ohne Sati, alle Zustände des Geistes sind unheilsame, kranke Zustände. Also heilsam ist das, was mit Gesundheit von Körper und besonders Geist verbunden ist, und unheilsam Zustand ist, was mit Krankheit verbunden ist. Eigentlich, je mehr wir Meditation studieren und praktizieren, wir sehen, dass wie viele Zustände des Geistes eigentlich kranke Zustände sind. Man lernt Wissen durch Nichtwissen, indem wir durch Meditation erfahren, wie viel Nichtwissen wir in uns haben. Wir entwickeln das Wissen und wir entwickeln die Mittel, die zu Wissen führen. Und erste von den Mitteln, die zu Wissen führen, ist eben Fähigkeit von Achtsamkeit. Solange wir nicht diese Fähigkeit von Achtsamkeit haben, die meiste Zeit, wir sind im kranken Zustand des Geistes. Wir denken, wir machen etwas und denken an etwas anderes. Wir hören etwas und denken an was anderes. Wir sehen etwas und machen etwas und unser Geist ist nicht dabei. Warum? Weil das Objekt wird nicht klar artikuliert im Geiste. Je mehr wir meditieren, wir verstehen das als ein kranker Zustand des Geistes, das beseitigt werden muss. Und es wird nämlich beseitigt, nur indem wir konsequent und mit Hochachtung Achtsamkeit üben. Also die Voraussetzung für Meditation im Allgemeinen ist Hochachtung für das, was wir machen, und unaufhörliche Praxis. Dadurch dann wird unser kranker Geist geheilt. Und wir kommen zum Zustand von inneren Frieden. Jetzt, wenn wir über Atem meditieren, dann diese Mittel, Training von Achtsamkeit, ist dann Einatmen und Ausatmen. Wenn wir da bleiben, wir meditieren, insofern wir Anapanasati üben. Wenn wir nicht da bleiben, wir eben meditieren nicht. Dann wir einfach verschwenden die Zeit. Ich habe schon erklärt, das Meditationsobjekt heißt Kammatthana, das heißt, Sthana ist Platz und Kamma heißt Bemühung. Wir bemühen uns, indem wir unseren Geist schützen, dadurch, dass wir bleiben bei Meditationsobjekt. Bei Meditationsobjekt bleiben heißt hier dann bleiben bei Achtsamkeit. Weil wir entwickeln Achtsamkeit durch Arbeit an Karmadana. Dann diese Arbeit, dann wir können fortsetzen im täglichen Leben, indem wir uns konzentrieren und klar artikulieren im Geiste genau das, was wir jetzt machen. So kommt allmählich Klarheit im Geist. Und nur der klare Geist kann meditieren. Geist ohne Klarheit hat keine Fähigkeit zu meditieren. Und wenn der Geist, wenn wir uns gewöhnen an klaren Geist, dann wir betrachten ihn als höchster Schatz, dass wir haben. Alle anderen Schätze sind wirklich nicht wertvoll. So, dann jetzt, wir meditieren über Einatmen und Ausatmen, und der Buddha hat besonders gepriesen diese Meditation als eigentlich als beste Meditation, um Achtsamkeit zu entwickeln und in Meditation einzugehen. Und er hat auch diese Meditation gepriesen als beste Meditation, um Stabilität von Körper und Geist zu entwickeln. Wenn wir richtig einatmen und ausatmen und was geschieht, verfeinert sich der Geist und Empfindung von Körper. Warum Meditation über Atmung ist so nützlich? Weil die Grundlage für die Tatsache, dass wir einatmen und ausatmen, ist auf einer Seite unser Körper. Wenn Zustand des Körpers sich ändert, wir atmen anderes. Wenn wir laufen, wir atmen anderes. Wenn wir ruhen, wir atmen anderes. Deswegen, wie wir atmen, obwohl wir meiste Zeit nicht davon bewusst sind, auch entscheidet, wie wir den Körper benutzen. Und genauso mit Empfindungen und dem Geist. Wenn wir aufgeregt sind, atmen wir anderes. Wenn wir beruhigt sind, atmen wir anderes. Wenn wir Ärger haben, atmen wir anderes. Wenn wir Begierde haben, atmen wir anderes. Wenn der Geist klar ist und entspannt, atmen wir anderes. Und der ganze Prozess von Meditation über Einatmen und Ausatmen wird in den Schriften geschrieben, geschildert als eigentlich Prozess von Verfeinerung von Geist und Körper. Und Geist und Körper ist alles, was wir haben. Mehr haben wir nicht. Wenn Geist und Körper verfeinert ist, wir erfahren die Welt und uns selbst anderes. Wenn der Geist und Körper grob sind, wir erfahren uns und die Welt auch wieder ganz anderes. Und wie wir uns selbst und die Welt erfahren, hängt davon ab, wie, wenn wir über Atmung meditieren, hängt davon ab, wie wir die Atmung betrachten. Also Betrachtung von Atmung heißt Anupassana. Anupassana wird geschrieben, Vasubandhu in Abhidharma Kosha sagt, dass diese Technik von Meditation über Einatmen und Ausatmen existiert nur in der Lehre von Buddha, in dem reine Achtsamkeit im Sinne von Anupassana ist nicht vorhanden in anderen Lehren. Also man bringt den Geist zur Ruhe nicht durch durch Wille, wie der Vasubandhu meint, dass andere Systeme von Yoga bringen Geist zur Ruhe durch Wille, was nicht eigentlich so richtig ist, aber wir lassen das. In der buddhistischen Lehre, wir bringen Atmung und dadurch auch den Geist und Körper zur Ruhe, indem wir Anupassana üben, also Weisheitsbetrachtung von der Atmung. Dann je tiefere Stufen von Shamatha und Vipassana wir erreichen, desto feiner wird Atmung und mit Atmung auch, desto feiner wird Empfindung von Körper und von Geist. Das ist eigentlich, was man übt, wenn man Anapanasati übt. Und Anapanasati wird erklärt in den allen buddhistischen Traditionen als ein kompletter Kurs von Befreiung von Geist, indem diese Tatsache, dass wir einatmen und ausatmen, unmittelbar verbunden ist mit alles, was wir eigentlich erfahren können. Und das ist unser Körper und unser Geist. Das sind die fünf Aggregate von unserer Existenz, durch die wir alles, was es gibt, erfahren. Mehr gibt es nicht zu erfahren. Und wir erfahren das eben durch weise Betrachtung. Das heißt Anupassana. Je weiser wird die Betrachtung durch Shamatha und Vipassana, desto feiner wird Empfindung von Atmung, Körper und Geistlichkeit. Das sollte man verstehen. Jetzt, wir kommen zur Technik, weil das ist das Wichtigste. Einige von uns haben noch nicht geübt. Die Technik von Shamatha durch Einatmen und Ausatmen wird erklärt in allen buddhistischen Traditionen durch vier Übungen. Ich habe schon erwähnt, dass Anapanasati ist Einstieg in Praxis von Satipatthana, von vier Grundlagen von Achtsamkeit. Angefangen mit Achtsamkeit von Körper. In Satipatthana Sutta wird Anapanasati erklärt im Rahmen als erste Übung in Achtsamkeit von Körper. So, mein sozusagen tritt ein in Übung von Achtsamkeit mittels von Atmung. Alles andere dann allmählich folgt. Und wie wird es gemacht? Morgen habe ich schon einiges darüber gesprochen, dass die Voraussetzung für Meditation ist, dass der Geist bleibt bei Kamatana, bei Meditationsobjekt und läuft nicht hin und her. Und das Meditationsobjekt dann klar im Geiste interpretiert wird. Wenn nicht, dann der Geist läuft anderes und beschäftigt sich mit anderen Sachen. Und das eben für einen, der ein bisschen Erfahrung hat in Meditation, ist nichts anderes als Leiden. So, wie betrachtet man die Atmung? Erste Übung, erste zwei Übungen ist eigentlich eine Übung. Der Buddha erklärt der Meditierende, Digam asasanto, digam asasamiti pajanati, digam pasasanto, digam pasasamiti pajanati. Rasam asasanto, rasam asasamiti pajanati, rasam pasasanto, rasam pasasamiti pajanati. Zwei Übungen eigentlich sind ein Übung. Und was bedeutet das? Wenn ich atme langes Atmen ein, ich weiß mit Weisheit, Pajanati. Pajanati. Davon kommt Panya, Weisheit, Pajanati. Ich weiß, aber weiß ganz klar. Ich verstehe. Völlig verstehe, dass ich langes Atmen einatme, wenn ich langes Atmen ausatme, ich weiß ganz klar, dass ich weiß, dass ich langes Atmen ausatme, wenn kurzes Atmen, dann genau dasselbe. Jetzt haben wir erklärt, damit man so macht, muss der Geist konsequent bei Einatmen und Ausatmen bleiben. Deswegen morgen zu dir, indem du nicht meditiert hast, habe ich erklärt, dass du sollst diese Einatmen und Ausatmen einfach dort betrachten, wo es am deutlichsten erscheint. Hast du gemacht? Prima. Wenn wir diese Fähigkeit haben und können uns gewöhnen an Einatmen und Ausatmen, dann die Theravada-Methode in verschiedenen buddhistischen Traditionen, in dem Buddha hat so hoch gepriesen diese Meditation. Es gibt verschiedene Methoden von Anapanasati-Meditation. Die Theravada-Methode ist eigentlich am einfachsten, um Geist zu konzentrieren. Aber ist nicht so fein wie die chinesische Methode, die dann so wie Yoga arbeitet mit Zwischenatmung. Für diejenigen, die schon sehr vertraut sind mit Anapanasati und schon klares mentales Bild von Atem haben, dann kann ich weiter irgendwann erklären, die chinesische Methode, die viel feiner ist und eigentlich verbunden ist mit Qigong und mit Bewusstsein von Prana, von Qi. Eigentlich andere Name für Einatmen und Ausatmen ist auch Windelement, ist auch Kaya Sankara, die Gestaltung von Körper, in dem Atmung unsere Körper gestaltet. Und auch eigentlich ist es untrennbar von Erfahrung von Qi oder Prana, von der sehr wenig eigentlich im Westen gesprochen wird, obwohl die Griechen waren sehr bewusst davon. Aber in chinesische Medizin und in chinesische Meditationspraxis ist das eigentlich das bedeutendste Aspekt. Und man wird es immer betonen, auch in Yoga im Allgemeinen ist diese Erfahrung von pranischem Körper, also subtilen materiellen Körper wird sehr betont, nicht viel hört man davon in Theravada. Warum? Eben, wenn man über Atmung meditiert nach der Theravada-Anweisungen, man konzentriert sich nur an Einatmen, Ausatmen, diese Zwischenperioden schenkt man keine Aufmerksamkeit. Und man betrachtet die Atmung wo? Wo es am deutlichsten erscheint. Und wo erscheint es am deutlichsten? An den Nasenlöchern. In In den Schriften wird zwei Sorten von Atmung unterschieden. Grobe Atmung, das ist die Atmung, die kommt in unseren Körper hinein durch die Nasenlöcher. Anfang von Einatmung ist bei den Nasenlöchern, Mitte ist in Brust und Ende ist im unteren Bauch. Dann wieder Ausatmung, Anfang im unteren Bauch, Mitte in Brust, Ende in den Nasenlöchern. Jetzt, nach der Theravada-Methode, obwohl der Meditierende ist bewusst von diesem Gang, von nach unten und nach oben, er betrachtet es an einer Stelle, nur an einer Stelle. Obwohl er bewusst ist, dass Mitte und Ende von Atmung ist in Brust und im Bauch, er bleibt konsequent bei der Berührung Stelle, entweder an obere Lippe oder an Spitze der Nase, wenn Sie sehr spitzige Nase haben, dann werden Sie es wahrscheinlich am klärsten an Nasenspitze erfahren können. Normalerweise am deutlichsten erfährt man an obere Lippe die Berührung von Einatmen und Ausatmen. Diese Berührungsstelle heißt Anapananimitta. Anapananimitta heißt Bild oder Zeichen von Einatmen und Ausatmen. Man dann verfolgt nicht Einatmen in Körper hinein und aus dem Körper, man bleibt dann konsequent bei der Stelle an der oberen Lippe oder an der Nasenspitze, wo man dann diese Einatmen und Ausatmen empfinden kann. Immer daran denken, Empfindung ist immer mit Unterscheidung verbunden. Dann wie weiß ich, dass ich einatme und ausatme? Indem da Berührung ist, indem ich durch Berührung ich empfinde und durch Empfindung ich unterscheide. Also die drei kommen zusammen. So, ich weiß, ich atme ein und ich atme aus durch diese drei Tatsachen. Und ich bleibe, wenn ich mich nach der Theravada-Methode übe, ich bleibe immer bei der Berührung von Einatmung und Ausatmung, verfolge nicht Atmung, obwohl ich davon bewusst bin. Und so kann ich dann tief in Prozess von Verfeinerung von Einatmen und Ausatmen eingehen. Voraussetzung ist, dass ich die Atemziege immer auf einer Stelle empfinde, erfahre. Wenn der Geist läuft hin und her, dann kommt er eben nicht tief in den Prozess von Verfeinerung. Deswegen, die Stelle, wo man Atmung betrachtet, soll nicht zu groß sein, damit der Geist sich nicht zerstreut, soll auch nicht zu klein sein, wenn es zu klein wird und man fokussiert am kleinen Punkt. Manche Lehrer leider von Anfang an gleich unterrichten, dass man Atmung fokussieren soll an einem Punkt. Dann die Übenden werden frustriert, weil sie benutzen dann immer Kraft, damit sie den Geist dort lenken. Und wenn man die Atmung durch Wille betrachtet wird, kommt man nicht zur Ruhe. Man wird nur Frustration erleben. Immer daran denken. Deswegen, der Geist bleibt, es ist Natur des Geistes, er bleibt bei dem Objekt, bei dem er sich wohl fühlt. Und er will weglaufen von dem Objekt, wo er sich nicht wohl fühlt. Das ist Natur des Geistes. Der Meditierende, er studiert diese Natur des Geistes und deswegen erster Schritt in Meditation ist, dass das Meditationobjekt soll mit Erfüllung, mentalen Erfüllung, mentale Zufriedenheit verbunden sein. Dann der Geist, dieser Affengeist wird gezähmt. Wenn nicht, dann Affengeist wird nicht gezähmt. Dann erste sozusagen Fortschritt in diese Betrachtung von Atmung ist, dass der Meditierende bleibt bei Einatmen und Ausatmen. Er erfährt es an einer Stelle und er fühlt sich wohl bei Einatmen und Ausatmen. So kann er nicht einschlafen, so wird er nicht denken an andere Sachen und der Geist bleibt wach beim Meditationsobjekt. Das ist Anfang. Wenn dieser Anfang geschafft wird, kann man dann weiter. Wenn nicht, dann wird man wohl nie weiterkommen können. Deswegen, wie Sudhimagga erklärt, diese ersten Schritte in Anapanasati-Meditation, so der Meditierende bemüht sich und macht alle möglichen Bemühungen, dass er nicht Meditationsobjekt verlässt. Wenn diese Bemühung erfolgreich ist, er fängt an, sich wohl zu fühlen bei Einatmen und Ausatmen, der Geist geht nicht weg. Das heißt, die Kraft von Sati entwickelt sich, der Geist wird nicht, wenn er das Objekt verliert, er wird gleich zurück sich das merken und gleich zurück zu dem Objekt und da bleiben. Als Folge davon, dann fängt sich der Yogi wohl zu fühlen und erfährt Freude an Einatmen und Ausatmen. Wenn diese Freudeerlebnis klar zum Ausdruck kommt, wird es dann mit Erfahrung von feinerem Atmung und von feinerem Geist verbunden. Wegen der Freude, der Geist dann verliert diese Tendenz, sich mit allen anderen Objekten zu beschäftigen, mit den Schmerzen, mit Geräuschen und so weiter. Und bleibt fest bei dem Objekt. Indem er fest bleibt bei dem Objekt, er tritt ein in Prozess von Verfeinerung. Wenn er nicht bleibt bei dem Objekt, er tritt nicht ein in Prozess von Verfeinerung. Am Anfang, wie weiß man, dass man in Prozess von Verfeinerung eingestiegen ist? Am Anfang, wenn der Geist sehr grob ist, man orientiert sich an die körperliche Erfahrung von Einatmen und Ausatmen, an Hitze, Kälte, an Druck. Das ist immer noch Zeichen von grobem Geist. Und wie ich gesagt habe, der Geist, der sich an Sinnen orientiert, der ist immer grob. Und wenn andere Sinneneindruck kommt, er folgt dann andere Sinneneindruck. Er hat noch keine Fähigkeit, fest zu bleiben bei einem Eindruck. Wenn aber die Fähigkeit von Sati da ist, und Sati eben ist die Kraft, das klare Objekt interpretiert im Geiste, dann was geschieht? Der Geist dann hat Freude bei dem, was er macht, und er verliert diese Tendenz, zu anderen Objekten zu laufen, zu zerstreuen. Und in dem Objekt klar interpretiert wird, er wird auch nicht senken. Keine Mattheit, der Geist bleibt wach. Wenn er wach bleibt und klar erfährt das Objekt, er hat Freude. Wenn er Freude hat, die Erfahrung von Einatmen und Ausatmen wird feiner, Erfahrung des Körpers wird feiner und Erfahrung von dem Geist, das lange und kurze Atemzüge betrachtet, wird auch feiner. Also wenn das geschieht, wenn der Meditierende dann seine Weisheit in Betrachtung von Atmung weiterentwickelt, er identifiziert sich nicht mit dieser Freude, er sehnt sich nicht danach, er übt Gleichmut gegenüber dieser Freude, gegenüber diesem konzentrierten Geist, dann als Folge von noch mehr Weisheit in Betrachtung von Atmung, er erlebt noch feinere Atemzüge und er erlebt noch feinere Geist und feinere Empfindung des Körpers, das mit Geist verbunden ist. So eigentlich kommt er in die Meditation. Das ist die Erklärung von der zwei Übungen. Lange Atmung ist natürlich die Atmung, die lange dauert. Kurze Atmung ist die Atmung, die kurz dauert. In Kommentar zu Satipatthana gibt es ein Gleichnis von dieser Übung mit Balke, Blasebalg. Blasebalg. Blasebalg. Blasebalg hat Öffnung. Diese Öffnung ist nichts anderes als unsere Nase. Dieser Körper von Blasebalg ist nichts anderes als diese Karajagaya, diese karmisch erzeugte Körper. Und Hand, das Blasebalg betätigt, ist nichts anderes als Anstrengung des Geistes. Wenn die Anstrengung des Geistes ist klein, dann was passiert? Atmung wird lang. Wenn Anstrengung des Geistes ist groß, dann Atmung wird kurz. Jetzt aber Buddha erklärt erst lang, dann kurz. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Einige von uns haben schon lange meditiert. Sie wissen wohl und haben schon auch Erfahrung gemacht, wenn die Meditation besser geht, wenn der Geist fängt an, in tieferen Zustand von Konzentration zu kommen. Es kann passieren, dass das Herzklopfen wird sehr schnell, die Atmung wird sehr kurz. So passt sich die Atmung an Zustand von tieferer Konzentration. Eigentlich in Zustand von Versenkung, dann die Atmung wird sehr kurz. Deswegen der Buddha erklärt erst lange atmen, erst muss man sich entspannen und klar Objekt interpretieren. Dann kann es passieren, indem man Fortschritte macht, dass die Atmung wird kurz. Nicht aufgrund von irgendwelchen, dass man läuft oder dass man Ärger hat oder an Grunde von Anpassung von Geist und Körper an Zustand von tiefer Konzentration. So, dann wie es weitergeht, erklären wir in den nächsten Tagen. das Wesentliche, das man wissen soll. Ja, die Anfänge habe ich erklärt. Also wichtig ist, dass man am Anfang lernt, bei dem Objekt zu bleiben. Und eine traditionelle Methode dafür ist Zählen von Atmung. Zählen soll man nicht länger als 10, nicht kürzer als 5. Wenn man kürzer als 5 zählt, dann der Geist hat nicht genug Raum und wird aufgeregt. Wenn man länger als 10 zählt, dann der Geist beschäftigt sich mit Zahlen und hat Tendenz, Objekt zu vergessen. Das ist auch nicht gut. Mein Lehrer, Baruch Sayado, empfiehlt bis zu 8 zu zählen, um sich an achtfache mittlere Fahrt zu erinnern. Das geht auch. Jetzt, es gibt auch Meditierende, die sich nicht bei Zählen wohlfühlen. Man braucht nicht unbedingt, um klar Objekt im Geiste zu interpretieren, um bei dem Objekt zu bleiben, zählen. Wenn man sich dabei nicht wohlfühlt, dann kann man einfach mental merken, einatmen, ausatmen, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Die Wirkung wird gleich. Manche Lehrer lernen erst bei Einatmen Bu, bei Ausatmen Do, Bu, Do, Bu, Do. So gibt es verschiedene Techniken, die alle haben nur einen Zweck, so wie Zählen klassisch ist, dass der Geist konsequent bleibt bei dem Objekt und Objekt in Erinnerung hält. Wenn er Objekt vergisst, dann ist er in Offside, sage ich. Er hat sozusagen, er ist aus der Meditation raus. Dann kommen alle möglichen verschiedenen Gedanken und man folgt die Gedanken oder man einfach nickt. Nickt. Man wird matt. Und das sind die klärsten Feinde von Meditation. Am Anfang, sie werden grob, indem der Meditierende kann noch Objekt der Meditation völlig vergessen. Eine Weile, dann wird er sich erinnern, was mache ich eigentlich? Ah ja, ich bin bei Einatmen und Ausatmen. Das sind sehr, sehr grobe Zustände des Geistes, die man nie erlauben sollte, sonst einfach Zeitverschwendung. Oder man einfach verliert Objekt, indem man verliert Sensitivität, Wachzustand. Solche Zustand, wenn es erscheint, man soll immer daran denken, das ist sehr, sehr grober Zustand und man soll sich bemühen, dass gleich, sobald es diese Tendenz dazu erscheint, man sofort es bremst und bleibt wach bei dem Meditationsobjekt. Nur so kommt man dann tiefer und tiefer in die Meditation. Und wie es weitergeht, erklären wir in den nächsten Tagen, auch mit gewissen wichtigen Kenntnissen über Shamatha. So für heute Nachmittag, so viel hat sich eigenes erklärt. Ja? Okay, wenn Sie dann Fragen haben, dann bitte schreiben Sie auf Zettel und es gibt einen Korb. Misha hat vorbereitet. Schon da. Und dann nach dem Vortrag werden immer dann die Fragen erst erörtern. Wie ich schon erklärt habe, desto tiefer und intelligenter die Fragen, desto besser für alle, für uns. Dann denken Sie viel über die Fragen, was nicht klar ist, was noch Sie erklären haben möchten. Die alle Schüler von Buddha und alle Schüler von den guten Lehrern, sie haben gelernt, indem sie viel, viel gefragt haben. Wenn nicht, dann natürlich wird das, was eigentlich gemacht wird, nicht klar. Okay, dann wir machen 15 Minuten Pause und von 5 Uhr bis 6 dann heute die letzte lange Meditation. Thank you.